Abschnitt 6 aus Die Blinde, Band 4, von Wilkie Collins, übersetzt von Emil Lehmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Viertes Kapitel, Teil 1. Schluss von Lucillas Tagebuch. 4. September, Fortsetzung. Sobald wir im Wohnzimmer waren, setzte mich Grosser auf einen am Fenster stehenden Stuhl. Er beugte sich über mich hin und betrachtete meine Augen in der Nähe, trat dann etwas zurück und sah mich aus einiger Entfernung an, zog darauf seine Vergrößerungslinse aus der Tasche und betrachtete meine Augen lange durch dieselbe, fühlte mir dann den Puls und ließ mein Handgelenk mit einer unwilligen Gebärde wieder los, stellte sich endlich ans Fenster und blickte in finsterem Schweigen hinaus, ohne von irgendjemand im Zimmer die mindeste Notiz zu nehmen. Meine Tante war die erste, die es wagte, das unheimliche Schweigen zu brechen. »Herr Grosse«, sagte sie in scharfem Ton, »haben Sie mir heute nichts von Ihrer Patientin zu sagen? Finden Sie Lucilla?« Plötzlich wandte er sich um und unterbrach meine Tante ohne alle Umstände, indem er vor sich hin brummte: »Ich finde, dass sie Rückschritte gemacht hat. Rückschritte, Rückschritte!« Und bei jedem Wort erhob er die Stimme mehr und mehr. »Als ich sie hierher schickte, habe ich zu Ihnen gesagt, halten Sie sie in einer gleichmäßig behaglichen Stimmung. Das haben Sie nicht getan. Ihr steckt etwas im Kopf, was Sie ganz aus dem Häuschen gebracht hat. Was ist das? Wer ist das?« Er ließ seine zornigen Blicke rück- und vorwärts zwischen Oskar und meiner Tante hin und her schweifen, wandte sich dann zu mir, legte seine schweren Hände auf meine Schultern, sah mit einem komischen Ausdruck ergrimmten Mitleids auf mich herab und sagte: »Mein armes Kind ist melancholisch. Mein armes Kind ist krank. Wo ist unsere liebe, gute Pratolungo? Was haben Sie von ihr gesagt, als ich sie zuletzt sah? Sie sagten mir, sie sei fortgereist, um ihren Papa zu besuchen. Schicken Sie ihr ein Telegramm und sagen Sie ihr, ich brauche meine Pratolungo hier.« Bei der wiederholten Nennung von Madame Pratolungos Namen erhob sich meine Tante in ihrer ganzen Majestät. »Habe ich Ihre Äußerung dahin zu verstehen, Herr Grosse?« fragte die alte Dame, »dass Sie mit Ihrer auffallenden Art, sich auszudrücken, einen Tadel über mein Benehmen gegen meine Nichte aussprechen wollen?« »Was Sie zu verstehen haben, Madame, ist, dass Ihr Fräulein Nichte in dieser schönen Seeluft vor Aufregung sich verzehrt. Ich habe sie hierher geschickt, damit sie sich ein rosiges Gesicht und festes Fleisch anschaffen solle. Und wie finde ich sie? Sie hat sich nichts von alledem angeschafft. Ihr Gesicht ist blass und ihr Fleisch ist weich. Das kann bei dieser schönen Luft aber nur einen Grund haben. Sie verzehrt sich vor Aufregung, ich weiß nicht über was. Glauben Sie aber, dass dieses Sich-Verzehren gut für Ihre Augen ist? Zum Teufel, es ist das Allerschlimmste, was Ihren Augen begegnen kann. Wenn Sie es nicht besser machen können, so bringen Sie sie lieber wieder fort. Sie verschwenden nur Ihr Geld hier.« Jetzt wandte sich meine Tante an mich in ihrer vornehmsten Weise. »Du wirst begreifen, Lucilla, dass ich unmöglich von einer solchen Sprache eine andere Notiz nehmen kann, als indem ich das Zimmer verlasse. Wenn du Herrn Grosse zur Besinnung bringen kannst, teile ihm mit, dass ich bereit bin, seine Erklärungen und Entschuldigungen schriftlich entgegenzunehmen.« Bei diesen mit der schärfsten Betonung ausgesprochenen stolzen Worten richtete sich meine Tante womöglich noch höher auf und rauschte dann majestätisch zum Zimmer hinaus. Grosse nahm von dem beleidigten Stolz meiner Tante keine Notiz. Er steckte nur seine Hände in die Taschen und blickte wieder zum Fenster hinaus. Sobald meine Tante zum Zimmer hinausgegangen war, verließ Oskar die Ecke, in die er sich, als wir das Zimmer betraten, nicht eben mit besonders guter Grazie gesetzt hatte. »Bin ich hier nötig?« fragte er. Grosse war im Begriff, die Frage noch unliebenswürdiger zu beantworten, als sie gestellt war, als ich ihn durch einen Blick zurückhielt. »Ich muss Sie sprechen«, flüsterte ich ihm ins Ohr. Er winkte mir zu, wandte sich dann rasch nach Oskar und fragte ihn: »Wohnen Sie hier im Hause?« »Ich wohne im Hotel drüben an der Ecke.« »Gehen Sie nach Ihrem Hotel und erwarten Sie mich dort. Zu meiner großen Überraschung ließ Oskar sich dieses peremptorische Geheiß ruhig gefallen. Er verabschiedete sich schweigend von mir und verließ das Zimmer. Grosse rückte einen Stuhl nahe an den meinigen heran und setzte sich in zutraulich väterlicher Weise zu mir. »Nun, mein gutes Kind, erzählen Sie mir einmal, worüber haben Sie sich abgehärmt, seit ich zuletzt hier war. Seien Sie bitte ganz offen gegen Papa Grosse. Kommen Sie, fangen Sie an, fangen Sie an.« Ich glaube, er hatte seine schlechte Laune an meiner Tante und Oskar ausgelassen. Er sagte jene Worte in einem mehr als freundlichen, in einem fast zärtlichen Ton. Seine wildblickenden Augen schienen hinter ihren Brillengläsern einen sanften Ausdruck anzunehmen. Er ergriff meine Hand und streichelte sie, um mich zu ermutigen. Manches, was in diesem Tagebuche steht, konnte ich ihm natürlich nicht anvertrauen. Mit diesen notwendigen Ausnahmen und ohne auf die peinliche Angelegenheit meines veränderten Verhältnisses zu Madame Pratolungo näher einzugehen, bekannte ich ihm ganz offen, wie traurig ich meine Empfindungen Oskar gegenüber verändert finde und wie viel weniger glücklich ich mich infolgedessen mit ihm fühle. »Ich bin nicht krank, wie Sie glauben«, erklärte ich ihm, »ich bin nur unzufrieden mit mir selbst und ein wenig kleinmütig, wenn ich an die Zukunft denke.« Nachdem ich mich so offen gegen ihn ausgesprochen hatte, hielt ich den Augenblick für gekommen, die Frage zu stellen, die ich an ihn zu richten beschlossen hatte, sobald ich ihn wiedersehen würde. »Die Wiederherstellung meiner Sehkraft«, sagte ich, »hat ein neues Wesen aus mir gemacht. Habe ich denn nun aber durch den Gewinn des Gesichtssinns den Gefühlssinn, den ich während meiner Blindheit hatte, ganz verloren? Ich möchte wissen, ob ich diesen Sinn wieder erlangen werde, wenn ich mich erst an die Neuheit meiner Lage gewöhnt haben werde. Ich möchte wissen, ob ich mich jemals wieder Oskars Gesellschaft erfreuen werde, wie ich mich ihrer in früheren Tagen zu erfreuen pflegte, bevor sie mich geheilt hatten, in jenen glücklichen Tagen, Papa Grosse, wo ich ein Gegenstand des Mitleids war und wo alle Leute mich das arme Fräulein Finch nannten.« Ich hatte noch mehr zu sagen, aber bei diesen Worten tat mir Grosse, sicher unabsichtlich, plötzlich Einhalt. Zu meinem größten Erstaunen ließ er meine Hand los und wandte sich plötzlich ab, wie wenn es ihm peinlich wäre, dass ich ihn ansähe. Er ließ seinen schweren Kopf auf die Brust sinken, erhob seine großen, behaarten Hände, schüttelte sie traurig und ließ sie auf seine Knie fallen. Dieses sonderbare Benehmen und das noch sonderbarere Schweigen, von welchem dasselbe begleitet war, machten mich so unbehaglich, dass ich ihn drang, sich zu erklären. »Was haben Sie?« fragte ich. »Warum antworten Sie mir nicht?« Er raffte sich plötzlich auf und schlang seinen Arm so sanft um mich, wie man es bei einem zu anderen Zeiten so rauen Mann kaum hätte möglich halten sollen. »Es ist nichts, mein liebes Kind«, sagte er, »ich bin nur ein wenig verstimmt. In eurem englischen Klima bekommen auch Fremde bisweilen euren englischen Spleen, und an diesem Spleen leide ich jetzt. Ich will ihn mir aber vergehen lassen und dann munter und vergnügt wieder zu Ihnen zurückkommen.« Nach dieser sonderbaren Erklärung stand er auf und versuchte es mir eine Art von Antwort, eine sehr sonderbare Antwort auf meine Frage zu geben. »Was das andere betrifft, jawohl, Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Es ist, wie Sie sagen, Ihr Gesichtssinn, der an die Stelle Ihres Gefühlssinns getreten ist. Wenn sich Ihr Gesichts- und Gefühlssinn erst aneinander gewöhnt haben werden, so wird Ihr Gesichtssinn seinen Platz behaupten und Ihr Gefühlssinn wird wieder seinen früheren Platz einnehmen. Der eine wird dem anderen das Gleichgewicht halten, Sie werden wieder fühlen, wie Sie es früher es getan haben, und Sie werden sehen, wie Sie es früher nicht getan haben, beides zu gleicher Zeit und beides in schönerem Einklang als früher. Da haben Sie meine Ansicht. Jetzt lassen Sie mich mir meinen Spleen vergehen. Ich schwöre Ihnen, als ein anderer Mensch wiederzukommen. Bis dahin leben Sie wohl, mein liebes Kind.« Nachdem er das alles in leidenschaftlicher Hast herausgepoltert hatte, wie wenn er so rasch wie möglich fort wolle, küsste er mich auf die Stirn, griff nach seinem schäbigen Hut und eilte zum Zimmer hinaus. Was hatte das zu bedeuten? Hält er mich noch immer für ernsthaft krank? Ich bin zu angegriffen, um mir den Kopf darüber zu zerbrechen, was mein lieber alter Doktor gemeint hat. Es ist 1 Uhr morgens und ich habe noch alles das niedergeschrieben, was sich im Laufe des Tages zutrug. Meine Augen fangen an, mir weh zu tun, und sonderbar genug, ich habe die letzten 2 oder 3 Zeilen, die ich geschrieben habe, kaum sehen können. Sie sehen aus, als wenn die Tinte ganz blass geworden wäre. Wenn Grosse wüsste, was ich jetzt tue, die letzten Worte, die er zu mir sagte, bevor er wieder zu seinen Patienten nach London abreiste, waren: »Sie dürfen nicht mehr lesen und nicht mehr schreiben, bevor ich wiederkomme.« Das ist leicht gesagt. Ich habe mich so an mein Tagebuch gewöhnt, dass ich gar nicht mehr ohne dasselbe fertig werden kann. Aber doch muss ich jetzt aufhören, und zwar aus dem allertriftigsten Grunde. Obgleich ich 3 brennende Kerzen vor mir auf dem Tisch habe, kann ich doch nicht mehr genug sehen, um zu schreiben. Zu Bett, zu Bett. Anmerkung: Ich habe mich absichtlich jeder Unterbrechung von Lucillas Bericht bis zu dieser Stelle enthalten. Hier, wo die Schreiberin innehält, muss ich gewisser Dinge Erwähnung tun, von welchen sie selbst zurzeit nichts wusste. Der Leser hat gesehen, wie ihr treuer Instinkt daran arbeitete, dem geliebten Kinde den grausamen Betrug zu enthüllen, der an ihr verübt wird, und wie er vergebens arbeitet. Ein Gefühl, das sie nicht niederzukämpfen vermag, lässt sie vor dem Manne zurückscheuen, der sie verleiten möchte, mit ihr fortzugehen, obgleich er ihr als ihr vermeintlicher Verlobter entgegentritt. Eine innere Stimme zeigte ihr die schwachen Stellen an den von Nugent gegen mich erhobenen Anklagen, den Mangel genügender Motive für das Benehmen, dessen er mich beschuldigt, und die außerordentliche Unwahrscheinlichkeit meines Komplottierens und Intrigierens ohne jeden Vorteil für mich, nur zu dem Zwecke, sie dahin zu bringen, den Mann zu heiraten, den sie nicht liebte. Sie fühlt diese Schwankungen und Schwierigkeiten, was denselben aber wirklich zugrunde liegt, das zu erraten ist ihr unmöglich. Unzweifelhaft hat der Leser bisher eine klare Vorstellung von ihrer sonderbaren und rührenden Lage erhalten. Kann ich aber sicher darauf rechnen, dass der Leser ganz begreift, wie sehr sie von der Angst der Enttäuschung und der Ungewissheit leidet, welche sich vereinigt haben, sie in dieser kritischen Periode ihres Lebens zu peinigen? Ich bezweifle es, und zwar aus dem triftigen Grunde, dass der Leser sich nur aus ihrem Tagebuche hat unterrichten können, aus welchem deutlich hervorgeht, dass sie selbst es nicht ganz begreift. Wie die Dinge stehen, scheint mir der Augenblick gekommen, selbst die Bühne wieder zu betreten, dem Leser klarzumachen, was ihr Arzt wirklich von ihrem Zustande dachte, indem ich erzähle, was zwischen Grosse und Nugent vorging, als der Erstere im Hotel erschien. Ich brauche wohl kaum zu sagen, dass ich jetzt, wo ich dieses schreibe, im Besitz von Mitteilungen bin, welche mir die betreffenden Personen selbst später gemacht haben. In Einzelheiten weichen die Berichte wohl voneinander ab. Die Resultate stimmen aber völlig miteinander überein. Nugents Anwesenheit in Ramsgate war für Grosse natürlich eine Überraschung. Bei seiner Kenntnis von dem früheren Zustande der Dinge in Dymchurch konnte er jedoch nicht einen Augenblick zweifelhaft darüber sein, in welcher Eigenschaft Nugent sich Lucilla präsentiert habe, und es konnte ihm nach dem, was er gesehen und was sie selbst ihm mitgeteilt hatte, nicht einen Augenblick entgehen, dass der Betrug unter den obwaltenden Umständen den denkbar schlechtesten Einfluss auf ihren Gemütszustand übt. Er war nicht der Mann, einer solchen Erkenntnis gegenüber vor der Erfüllung seiner ihm klar vorgezeichneten Pflicht zurückzuschrecken. Als er das Zimmer im Hotel betrat, in welchem Nugent ihn erwartete, gab er den Zweck seines Besuchs ohne weiteres bündig durch die Worte zu erkennen: »Sie müssen auf der Stelle fort von hier.« Nugent bot ihm ganz ruhig einen Stuhl an und fragte ihn, was er damit sagen wolle. Grosse dankte für den Stuhl, erfüllte aber die Bitte um eine Erklärung in Ausdrücken, die von beiden Teilen verschieden berichtet werden. Aus einer Kombination beider Angaben ergibt sich für mich, dass Grosse sich etwa folgendermaßen ausgesprochen haben muss: »In meiner Eigenschaft als Arzt, Herr Nugent, mische ich mich nie in die häuslichen Angelegenheiten meiner Patienten, die mich nichts angehen. In dem Fall von Fräulein Finch habe ich mit ihren Familienangelegenheiten nichts zu tun. Meines Amtes aber ist es, alles, was in meiner Macht steht, für die Wiederherstellung der Sehkraft der jungen Dame zu tun. Wenn ich ihren Zustand gebessert finde, so frage ich nicht weiter, wie und warum. Gleich viel, was für Täuschungen sie sich gegen sie erlauben mögen, ich kümmere mich darum nicht noch mehr, ich mache mir dieselben zunutze, solange dieselben einen wohltuenden Einfluss auf ihre physische und geistige Verfassung üben. In dem Augenblick aber, wo ich finde, dass ihr Betrug, ihr Auftreten als ihr Bruder, welches früher beruhigend und tröstend auf sie wirkte, auf ihre körperliche Gesundheit und ihren Seelenfrieden einen störenden Einfluss übt, stelle ich mich in meiner Eigenschaft als ihr Arzt entgegen und tue ihnen aus ärztlichen Gründen Einhalt. Sie rufen bei meiner Patientin einen Konflikt von Gefühlen hervor, welcher bei ihrem nervösen Temperament nicht ohne schwere Beeinträchtigung ihrer Gesundheit andauern kann. Und eine schwere Beeinträchtigung ihrer Gesundheit ist gleichbedeutend mit einer schweren Beeinträchtigung ihrer Sehkraft. Das will ich nicht dulden. Ich erkläre Ihnen kurz, packen Sie ein und gehen Sie fort. Alles andere geht mich nichts an. Nach dem, was Sie selbst gesehen haben, überlasse ich es Ihnen, ob Sie Fräulein Finch Ihren Bruder wieder zuführen wollen oder nicht. Ich sage nur, gehen Sie. Brauchen Sie irgendeinen beliebigen Vorwand, aber gehen Sie, bevor Sie größeres Unheil angerichtet haben. Sie schütteln den Kopf. Heißt das, dass Sie sich weigern? Ich lasse Ihnen einen Tag Bedenkzeit, um sich zu entschließen. Ich habe Patienten in London, zu denen ich zurück muss, aber übermorgen komme ich wieder her. Wenn ich Sie dann noch hier finde, so werde ich Fräulein Finch sagen, dass Sie so wenig Oscar Dubourg sind, wie ich es bin. In Ihrem gegenwärtigen Zustande sehe ich eine geringere Gefahr darin, ihr selbst diese erschütternde Enthüllung zu machen, als sie der langsamen Seelenqual zu überlassen, welche Sie ihr durch Ihre fortgesetzte Anwesenheit bereiten. Das ist mein letztes Wort. In einer Stunde reise ich nach London zurück. Ich empfehle mich Ihnen, Herr Nugent, wenn Sie klug sind, so folgen Sie mir an die Eisenbahnstation. Von hier an gehen die Berichte auseinander. Nugent behauptet, dass er Grosse bis an das Haus von Fräulein Batchford zurückbegleitet, die Sache unterwegs mit ihm erörtert und ihn erst vor der Haustür verlassen habe. Grosses Bericht dagegen enthält davon nichts. Indessen kommt auf diese Abweichung hier nichts an. Beide stimmen in Betreff des Resultates ihrer Zusammenkunft überein. Als Grosse mit dem Zug nach London abfuhr, war Nugent nicht auf der Station. Die nächste Aufzeichnung des Tagebuches ergibt, dass er wenigstens noch diesen ganzen Tag und die folgende Nacht in Ramsgate blieb. Der Leser weiß jetzt aus meinem Bericht über das Verfahren des Arztes, wie ernst er den Fall seiner Patientin ansah und wie gewissenhaft er seine Pflicht als Ehrenmann erfüllte. Nach diesen unerlässlichen Mitteilungen ziehe ich mich wieder zurück und überlasse es Lucilla, den nächsten Ring in der Kette der Ereignisse zu melden. P. Ende von Abschnitt 6, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 5. Januar 2024.